Manche nennen mich nicht hyperaktiv. Ich nehm mich zum Spaß den Über-MC. Spit ist so derbe über den Beat, als wär ich in ihn heiß überverliebt. Ich liebe den Scheiß wie Tortilla Chips mit Dip und wie ne Chick, die sich so gibt, wie sie ist. Einfach gesagt, ich hab einen Geschmack, der besonderer ist als Models mit reizendem Marsch. Das könnte das Outro sein, weil das Tape braucht noch eins. Und ich dachte mir, gut, ja, dann steh ich auf und schreib's. Relative Bewegung beschreibt haargenau, was Hip-Hop Deutschland gerade braucht. Ein bisschen mehr von diesem und von jenem, ein bisschen mehr von Realness und vom Leben, ein bisschen mehr Feeling und Verständnis. Egal ob die Mucke, die du machst, im Moment im Trend liegt. Ich verstehe ja, die Geschmäcker sind verschieden, aber wir sind erwachsen und nicht Kind geblieben. Ich hoffe, euch hat die Platte so weit gefallen. Komm auf den Gig und hör die Platte gleich nochmal. Ich liebe es zu rappen und liebe es zu stylen, liebe es zu texten und ich liebe es zu zeigen. Es war eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ich sehe dich wieder, auf jeden Fall. Ich liebe es zu rappen und liebe es zu stylen, liebe es zu texten und ich liebe es zu zeigen. Es war eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich wieder, auf jeden Fall. Manche nennen mich schlicht miesen MC. Ich nenn mich zu Spaß übertrieben beliebt. Spitze derbe auf diesem Beat. Heb mich ab, nicht nur mit diesem Lied. Deswegen reim ich nicht wie Goethe und Schiller und bettel mich nicht wie Reiche mit ner größeren Villa, sondern bleib auf dem Boden wie Leute mit Flugangst und mach mich auf Dicken wie ein dickbäuchiger Truthahn. Ich bin verdammt froh darüber, ich zu sein. Wär ich du, wär ich aus meiner Sicht nicht mehr geil. Ich bin stolz auf mich, es ist einfach so. Ich hab hart gekämpft, es ist einfach so. Nein, ich bin nicht selbstverliebt wie Disco-Schlampen. Liebe es aber, wenn Chicks auf meinen Hip-Hop tanzen. Ich bin froh, dass ich mir selber immer treu war. Nicht mit dem Strom ging, so wie diese Heuchler. Von Nachläufer bis Style-Kopierer, du weißt schon. Und fähige Leute mit meist zu langer Leitung. Ohne das hätten wir uns beide nie kennengelernt. Und einige Mädels von mir nicht ständig geschwärmt. Danke fürs Hören, wenn's guter weiter verbreiten. Denn allzu große Promo kann ich mir leider nicht leisten. Ich hoffe, euch hat die Platte soweit gefallen. Komm auf den Kick und hör die Platte gleich nochmal. Ich liebe es zu rappen und liebe es zu stylen, liebe es zu texten und ich liebe es zu zeigen. Es war eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ich sehe dich wieder, auf jeden Fall. Ich liebe es zu rappen und liebe es zu stylen, liebe es zu texten und ich liebe es zu zeigen. Es war eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich wieder, auf jeden Fall. Ich liebe es zu rappen und liebe es zu stylen, liebe es zu texten und ich liebe es zu zeigen. Es war eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich wieder, auf jeden Fall. Ich liebe es zu rappen und liebe es zu stylen, liebe es zu texten und ich liebe es zu zeigen. Es war eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich wieder, auf jeden Fall.